Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema nach wie vor Falsett und Soul. Die Musik von Curtis Mayfield. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Right on for the darkness. Ride On Follow Darkness von Curtis Mayfields unglaublichem Album Back to the World, ein Song, der auch im aktuellen Jahrtausend als Sample überlebte. Die Streicher am Ende wurden unter anderem von der Formation Silicon Soul gesampelt und zu einem eigenständigen Stück verarbeitet. Der Einfluss von Curtis Mayfield ist heute immer noch ungebrochen. Es gibt in den USA den Shootingstar Van Hunt zum Beispiel, von dem schon einige glauben, dass er der nächste Prince werden könnte. Auf seinem Album On the Jungle Floor gibt es einen Song, der unglaublich an Curtis Mayfield erinnert, obwohl er von Van Hunt ist. Character heißt er und hat alle charakteristischen Merkmale: Streicher, Falsettgesang und diese melancholische Atmosphäre. Exit the vacant heels. Eines der Meisterwerke von Mayfield ist sein erstes Soloalbum Curtis. So viele schöne Melodien in einem einzigen Song hält heute kaum jemand aus. Kunstvoll arrangiert und ebenso vorgetragen hat er mit dieser Platte die Messlatte des Soul unglaublich hochgesetzt. Hören wir davon das Stück The Makings of You. A great big expression of happiness, boy, you couldn't miss. With a dozen roses, such would astound you. The joy of children laughing around you, these are the makings of you. It is true. Of you. The righteous way to go, little one would know or believe if I told them so. You're second to none, the love of all mankind should reflect some sign of these words I've tried to recite. They are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Some sign of these words I've tried to recite. They are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Thank you. Curtis Mayfield mit Give Me Your Love am 14. August 1990 während eines Open-Air-Auftrittes im New Yorker Stadtteil Brooklyn traf Mayfield eine vom Sturm losgerissene Lichttraverse. Er war danach vom Hals abwärts gelähmt, begab sich aber zumindest für kurze Zeitabschnitte noch ins Studio oder komponierte im Krankenbett. Also er gab nicht so schnell auf. Hören wir einen seiner Impressions-Mitstreiter, nämlich Leroy Hudson mit Love, Oh Love, zu finden auf der LP Curtis in Chicago. I'm the one who Curtis Mayfields Album Sweet Exorcist erschien 1974 und gehört zu den weniger bekannten Perlen des Soul- und Funkmeisters. Heute gibt es das Album meist nur im Doppelpack zu seinem Album Roots. Hören wir von Sweet Exorcist das Stück Kung Fu. Don't put yourself in solitude. Some Future Shock vom Album Back to the World. Das war es doch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um Curtis Mayfield ging. Ich hoffe, meine Musikauswahl hat Ihnen einen Eindruck verschafft, wie vielseitig, aber dennoch klar wiedererkennbar diese Größe der Soul-Musik ist. Abschließen möchte ich mit einem Song oder dem Song Little Child Running Wild vom Sampler Beautiful Brother of Mine, der einen guten Einstieg in das Werk von Mayfield bietet. Thomas Ellmann war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss. I'm in.